gleich hier über das Handy den Michel Brandt, Bundestagsabgeordneten hier der Linken aus Karlsruhe. Obmann für die Fraktion Die Linke im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Er ist im Moment gerade an der Grenze Kipi Erdirne und wird uns einfach von dem Tag heute berichten, den er hatte. Er war sowohl auf der griechischen als auch auf der türkischen Seite, ja, aber hört selbst. Kurzen Moment. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja. Prima. Hallo. Ja, ich stehe hier gerade auf einem Parkplatz an der griechisch-türkischen Grenze direkt. Wir sind vor etwa einer halben Stunde aus der Türkei zurückgekommen und hatten wirklich einen gruseligen Tag, kann ich sagen. Die Bilder, die uns übertragen werden, die ihr wahrscheinlich auch seht in den Nachrichten, zeigen ganz deutlich nochmal das unglaubliche Versagen der Politik der Europäischen Union. Das hier, wir haben es ja gesehen, von der türkischen Seite aus hatten wir den Blick auf die Festung Europa, wo Menschen beschossen werden, mit Gummigeschossen, mit Tränengas. Menschen, tausende Menschen in einer Pufferzone sitzen, festsitzen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, nicht vor und nicht zurück können. Spielball sind internationaler Politik. Das ganze Versagen internationaler Migrationspolitik wird ausgetragen auf dem Rücken dieser Menschen. Und das ist ein Skandal sondergleichen. Lieber. Lass sie kurz klatschen. Wir haben Menschen gesehen, wir haben Familien gesehen, die verletzt aus diesen Pufferzonen versucht haben, zurückzukehren, wieder rauszukommen, mit Platzwunden, übersät von Tränengas, mit Knochenbrüchen. Vor allem die Familien versuchten dort verzweifelt wieder rauszukommen, wurden nicht gelassen. Auf der einen Seite das türkische Militär, auf der anderen Seite das griechische Militär. Die Festung Europa zeigt gerade ihre hässlichste Fratze. Und die Festung Europa lässt mittlerweile nicht nur Menschen im Mittelmeer ertrinken, sondern sie hat sich bewaffnet. Sie schießt auf Menschen, die flüchten wollen. Dieser EU-Türkei-Deal, der seit 2016 in Kraft ist, ist eine Schande. Dieser EU-Türkei-Deal ist gescheitert und das sehen wir gerade mehr denn je. Denn der EU-Türkei-Deal hatte nie zum Zweck, Menschen zu helfen oder Fluchtursachen zu bekämpfen, sondern er hatte nur den Zweck, Flucht zu bekämpfen. Und er hat uns erpressbar gemacht. Er hat die EU und auch die Bundesregierung erpressbar gemacht von dem Regime Erdogan. Und das wird gerade mehr als deutlich. Und diese Menschen, die hier sind, die sind nicht nur Spielball. Nein, Erdogan bezeichnet sie als seine Waffe. Und ich kann nur sagen, lasst uns die Grenzen aufmachen. Lasst uns Erdogan entwaffnen. Die Europäische Union verspielt gerade jeden Anstand, den sie vielleicht noch versucht hat, nach außen zu verkaufen. Gestern war von der Leyen hier mit einer Delegation aus der EU. Angekündigt wurden noch mehr Grenzsicherungen. Was meint Soldatinnen und Soldaten, die an die Grenze verschoben werden, Frontex-Einheiten, Polizistinnen, die die Grenze sichern sollen. Aber vor was soll diese Grenze denn gesichert werden? Vor schutzsuchenden Menschen? Seit wann müssen wir uns vor schutzsuchenden Menschen in Sicherheit bringen? Unsere Forderung. Unsere Forderung. Und das kann nur sein. Und bitte, lasst uns dafür streiten. Und ich danke euch, dass ihr heute auch in Karlsruhe auf der Straße seid. Die Grenzen hier, die müssen aufgemacht werden. Das Leid dieser Menschen, dem können wir nicht einfach zuschauen. Dort müssen wir helfen, dort müssen wir eingreifen und der Pakt mit Erdogan muss beendet werden. ich danke euch und ich wünsche euch trotz alledem einen guten Abend. Wie gesagt, gut, dass ihr auf der Straße seid. Es ist unglaublich wichtig. Und lasst uns bitte dafür sorgen, dass nicht morgen, übermorgen, wenn 3-4 Tage vergangen sind, das Bewusstsein wieder verschwindet, dass diese Menschen hier sind. Denn so wie es aussieht, werden sie hier noch eine ganze Weile bleiben und sie sind in Not. Und diese Not dürfen wir nicht nur dann beachten, wenn sie gerade in den Nachrichten ist, sondern wir müssen dafür sorgen, dass diese Not beendet wird. Ich wünsche euch einen guten Abend. Danke. Vielen lieben Dank, Michel. Vielen lieben Dank, ihr alle, die hier seid und hier wart, sage ich. Ich beende somit die Mahnwache heute. Wir werden weiter solidarisch zu allen Menschen sein, alle Menschen mit Augenhöhe und in Augenhöhe mit ihnen umgehen. Ja, und wir grüßen. Ciao.